jeden Tag, für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles, was uns deine Hand zuschicket, für Windeswehen und für Sonnenschein. Für jeden Tag, für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles, was uns deine Hand so schicket, für Windeswehen und für Sonnenschein. Du hast für mich dein teures Blut gegeben und starbst für mich am Kreuz in bitterem Schmerz. Die Nacht ist hin, jetzt kann ich ewig leben. Nun will ich dienen dir, nimm hin mein Herz. Für jeden Tag, für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles, was uns deine Hand so schicket, für Windeswehen und für Sonnenschein. Nicht dir und Ruhm will ich in diesem Leben, will als der Kleinste deiner Kinder sein. Du hast mir dieses Kindesrecht gegeben, zu singen dir auf Erden und mich freuen. Für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles, was uns deine Hand so schicket, für Windeswehen und für Sonnenschein. Für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles, was uns deine Hand zuschickt.